Es gibt in Israel anscheinend keine großen Hoffnungen vor dem Ankommen des amerikanischen Nahostgesandters George Mitchell. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Tageszeitung Ma'ariv heute in ihrem Aufmacher über eine Spannung in Jerusalem schreibt. Die Tageszeitung Yisrael Hayom berichtet, dass Mitchell erklärte schon vor seiner Ankunft, dass Obama eine sofortige Verhandlung zwischen Israelis und Palästinenser etablieren möchte. Die Tageszeitung Haaretz sieht sogar eine Eskalation der Spannungen zwischen Israel und der neuen amerikanischen Administration vor. Nach dem politischen Korrespondenten dieser Zeitung, Aluf Ben, Netanyahu glaubt, dass Obama eine offene Konfrontation mit Israel sucht, um die arabische Welt zu befriedigen. Dieser Eindruck wurde nach Obamas Rede in Kairo verstärkt. Netanyahu ist überzeugt, dass der Architekt dieses Konfrontationskurses ist nicht anders als Rahm Emanuel, Obamas Bürochef, der eigentlich israelischer Herkunft ist. Obamas Rede war nicht für uns oder gegen uns, erklärt heute in Haaretz der politische Kommentator Joel Markus. Ziel dieser Rede war die Neutralisierung der arabischen und islamischen Feindschaft gegenüber Amerika und dem Rest der freien Welt. Es gibt keine Änderung in Amerikas allgemeine Haltung vis-à-vis Israel, sondern in Amerikas Willen, den Nahostkonflikt zu beenden. Bibi Netanyahu, schreibt Joel Markus, hat keine andere Wahl. Er muss sich zu dieser neuen Realität adaptieren. Derjenige, der versuchen wird, die Yes-We-Can-Vision zu stören, wird von einem Blitz getroffen. Schon vor Mitchells Besuch haben Obama und Netanyahu miteinander telefoniert. Wie wird denn das Verhältnis derzeit bewertet? Sie sprechen eben von Konfrontation, Eskalation. Wie ist das aktuelle Verhältnis? Sehr wahrscheinlich, um die Spannung etwas zu beruhigen, hatte Netanyahu in der Nacht Obama angerufen und ihm etwas über seine geplante politische Rede erzählt. Alle israelischen Zeitungen beschäftigen sich heute mit diesem Gespräch und mit der Rede des Premiers, in der er neue Vorschläge für den Friedensprozess skizzieren sollte. Nach dem nächtlichen Telefongespräch zwischen Obama und Netanyahu ist bei den heutigen Schlagzeilen einen bestimmten Optimismus zu spüren.